Er traf den Dichter bei einem üppigen Frühstück auf der Terrasse, während die von den reflektierenden Strahlen der stechenden Sonne geblendeten Möwen über dem Meer taumelten. »Don Pablo«, sagte Mario mit bedeutungsvoller Stimme, »ich habe einen Brief für Sie.« »Da du Briefträger bist, wundert mich das gar nicht.« »Als Freund, Nachbar und Genosse bitte ich Sie, den Brief zu öffnen und ihn mir vorzulesen.« »Ich soll dir einen Brief an mich vorlesen?« »Ja, weil er von Beatrices Mutter ist.« Er hielt ihm die Epistel wie eine scharf geschliffene Degenklinge hin. »Beatrices Mutter schreibt mir einen Brief? Lässt der Kater etwa das Mausen nicht? Apropos, da fällt mir meine Ode an die Katze ein. Ich glaube ja immer noch, dass 3 Bilder gerettet werden könnten. Die Katze als winziger Salonlöwe, als Geheimpolizei der Stuben und als Sultan der erotischen Dachziegel. Herr Dichter, heute ist mir nicht nach Metaphern. Den Brief, bitte.« Neruda ritzte mit dem Buttermesser so ausgesucht ungeschickt an dem Umschlag herum, dass die ganze Prozedur länger als 1 Minute dauerte. »Die Leute haben recht, wenn sie sagen, die Rache sei das Vergnügen der Götter«, dachte er und studierte ausgiebig die über die Adresse geklebte Briefmarke, wobei er jedes Härchen im Barte des hohen Herrn studierte, dessen Bild die Marke zierte. Dabei tat er so, als entziffere er den völlig unleserlichen Poststempel von San Antonio und schnipste dann eine trockene Brotkrume weg, die sich neben dem Absender ins Papier gedrückt hatte. Keiner der Großmeister des Kriminalfilms hatte den Briefträger je in solche Spannung versetzt. Da er seine Fingernägel bereits abgebissen hatte, knabberte er auf den Fingerkuppen herum. In dem gleichen eintönigen Singsang, in dem er seine Verse rezitierte, begann der Dichter den Brief vorzulesen. »Werter Don Pablo, diesen Brief schreibt Ihnen die Witwe Rosa Gonzales, neue Konzessionärin der Strandbar in der Fischerbucht, Bewunderin ihrer Gedichte und Anhängerin der Christdemokratischen Partei. Obwohl ich Sie bei den kommenden Wahlen nicht gewählt hätte und auch Allende nicht wählen werde, ersuche ich Sie als Mutter, Chilenin und Nachbarin von Isla Negra um ein dringendes Gespräch.« Mir vor Erstaunen, denn aus Bosheit las der Dichter den Rest des Briefes schweigend. Die plötzliche Besorgnis in seiner Miene ließ die Zeigefingerkuppe des Briefträgers bluten. Neruda faltete den Brief zusammen, durchbohrte den Jungen mit seinem Blick und wiederholte die letzten Worte aus dem Gedächtnis. »Über einen gewissen Mario Jiménez, Verführer minderjähriger Mädchen. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Witwe Rosa Gonzales.« Er richtete sich entschlossen auf und sagte, »Mein lieber Mario Jiménez, in diese Höhle gehe ich nicht«, sagte das Kaninchen. Mario folgte dem Dichter in sein mit Muscheln, Büchern und Galionsfiguren vollgestopftes Zimmer. »Das können Sie doch nicht auf mir sitzen lassen, Don Pablo. Sprechen Sie mit der Signora und sagen Sie ihr, dass ich keinen Unsinn machen soll.« »Mein lieber Junge, ich bin nur ein Dichter. Von der hohen Kunst, Schwiegermüttern den Garaus zu machen, verstehe ich nichts. Sie müssen mir aber helfen, weil Sie selbst geschrieben haben, ich mag nicht das Haus ohne Dach, das Fenster ohne Scheiben. Ich mag nicht den Tag ohne Arbeit oder die Nacht ohne Traum. Ich mag nicht den Mann ohne Frau. Die Frau ohne den Mann, die leben sollen, Küsse entzündend, einander durchdringend, bis sie erloschen sind. Ich bin der gute, heiratsvermittelnde Dichter.« »Sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass dieses Gedicht nur ein ungedeckter Scheck ist.« 2 Wellen, eine von Blässe und eine von Erstaunen, schienen Neruda von der Leber bis in die Augen hinaufzusteigen. Seine plötzlich ausgetrockneten Lippen befeuchtend platzte er heraus. »Deiner Logik nach hätte Shakespeare wegen des Mordes an Hamlets Vater eingesperrt werden müssen. Hätte der arme Shakespeare die Tragödie nicht geschrieben, wäre dem Vater sicher nicht zugestoßen. Bitte, Dichter, bringen Sie mich nicht noch mehr durcheinander, als ich ohnehin schon bin. Was ich von Ihnen will, ist doch ganz einfach. Sprechen Sie mit der Signora und bitten Sie sie, mich Beatrice sehen zu lassen.« »Und damit erklärst du dich für wunschlos glücklich. Wunschlos. Wenn sie dir erlaubt, das Mädchen zu sehen, lässt du mich dann zufrieden. Für heute jedenfalls. Immerhin etwas. Rufen wir sie also an. Jetzt gleich? Auf der Stelle! Der Dichter nahm den Hörer des Telefons ab. Er genoss die weit aufgerissenen Augen des Jungen. Ich höre bis hierher dein Herz bellen wie einen Hund. Halt es mit der Hand still, Mann! Ich kann nicht. Na, gib mir die Nummer der Bar. 1. Die auswendig zu lernen, muss dich ja den Verstand gekostet haben. Nachdem er gewählt hatte, durchlitt der Briefträger eine weitere lange Pause, bevor der Dichter endlich sprach. Doña Rosa González? Zu Diensten. Hier spricht Pablo Neruda. Damit tat der Dichter etwas, was ihm eigentlich absolut zuwider war. Er sprach seinen eigenen Namen wie ein Fernsehunterhalter aus, der den ganz großen Star des Abends ankündigt. Aber schon der Brief und jetzt auch das erste Wortscharmützel mit der Frau ließen ihn ahnen, dass er notfalls bis an die Grenze zur Unsittlichkeit würde gehen müssen, um seinen Briefträger aus dem Koma zu holen. Die Wirkung, die sein Name üblicherweise hervorrief, beschränkte sich bei der Witwe einzig und allein auf ein dürftiges »Aha!« »Ich möchte Ihnen für Ihr freundliches Briefchen danken.« »Sie brauchen mir nicht zu danken, Senior. Ich will nur mit Ihnen sprechen.« »Sprechen Sie, Doña Rosa.« »Persönlich.« »Und wo?« »Wo Sie wünschen.« Neruda gönnte sich eine Denkpause und sagte dann vorsichtig: »Bei mir zu Hause dann.« »Ich komme.« Bevor er auflegte, schüttelte er den Hörer, als wolle er den letzten Rest der Frauenstimme, die noch im Hörer verblieben war, zu Boden werfen. »Was hat sie gesagt?« flehte Mario. »Ich komme.« Neruda knetete seine Hände. Und als er resigniert das Heft zuklappte, in das er die grünen Metaphern seines ersten Tages in Isla Negra hatte schreiben wollen, besaß er immerhin noch die Größe, dem Jungen den Mut zuzusprechen, den er selber so sehr brauchte. »Zumindest haben wir hier Heimvorteil, mein Junge.« Der Dichter ging zu seinem Plattenspieler, streckte wie aus heiterem Himmel einen glückverheißenden Finger in die Luft und verkündete: »Ich habe dir aus Santiago etwas ganz Besonderes mitgebracht, die offizielle Hymne der Briefträger.« Nach diesen Worten durchflutete die Musik von Mr. Postman von den Beatles das Zimmer und ließ die Galionsfiguren wacken, die Segelschiffe in den Flaschen umkippen, die Zähne in den afrikanischen Masken klappern, erweichte die Steine und ließ die Balken sich biegen, wiegelte die Filigranarbeit auf den handgeschnitzten Stühlen auf, ließ die toten Freunde auferstehen, deren Namen in die Dachbalken eingekerbt waren, ließ die seit Ewigkeiten erloschenen Pfeifen wieder rauchen, die dickbäuchigen Keramiken aus Quinchamali klingeln, das Parfum der an den Wänden hängenden Belle Epoque-Kokotten ausströmen, das blaue Pferd losgaloppieren und das Signal des uralten, endlosen Eisenbahnzugs ertönen, der direkt aus einem Gedicht von Walt Whitman angefahren kam. Und als der Dichter ihm die Plattenhülle in den Arm legte, wie ein Neugeborenes, das er Mario zur Fürsorge anvertraute, und zu tanzen begann, indem er seine behäbigen Pelikanarme schüttelte, den zersausten Matadoren der Vorstadt-Tanzsäle ähnlich, den Rhythmus mit seinen Beinen stampfend, die den warmen Schenken exotischer wie dörflicher Schönheiten beigewohnt hatten und alle erdenklichen Wege auf Gottes Erdboden und dazu noch die von seinem eigenen Blut ersonnenen Pfade gegangen waren. Und als er dann die Schläge des Schlagzeugs mit der etwas bemühten, doch so veredelnden Anmut seiner Jahre dämpfte, da wusste Mario, dass er einen Traum durchlebte. Ein Engel sprach die einleitenden Worte, nahende Glückseligkeit versprechend. Er war inmitten eines Verheißungsrituals, dass die Geliebte in seine Arme und ihren erregenden Speichel auf seine salzigen, dürstenden Lippen tragen würde. Ein gewaltiger Engel in flammender Tunika, mit dem Glanz und der Umsicht des Poeten ausgestattet, versicherte ihm, bald würde Hochzeit sein. Sein Antlitz glänzte in kindlicher Freude, und sein scheues Lächeln erstrahlte mit der schlichten Bescheidenheit eines Brotes auf dem einfach gedeckten Tisch. Wenn ich einmal sterbe, sagte er zu sich selbst, dann möchte ich, dass der Himmel so ist wie dieser Augenblick. Aber die Züge zum Paradies sind immer kleine Vorortzüge, die sich in feuchten, stickigen Bahnhöfen verlieren. Die Eil-, Schnell- und D-Züge fahren alle zur Hölle. Und deren Hitze war es, die das Blut in seinen Adern in Aufruhr brachte, als er durch die Fenster die Witwe Doña Rosa González herankommen sah. Sie bewegte ihren ganz in Trauer gehüllten Körper mit der Entschlossenheit eines Maschinengewehrs vorwärts. Der Dichter fand es am ratsamsten, den Briefträger hinter einem Vorhang zu verstecken. Worauf er sich auf dem Absatz umdrehte, elegant seine Jockeymütze zog und der Signora mit einer Armbewegung den bequemsten seiner Sessel anbot. Die Witwe lehnte jedoch ab und stellte sich breitbeinig vor Neruda hin. Sie lockerte ihr eingeklemmtes Zwerchfell und sagte ohne Umschweife, was ich Ihnen zu sagen habe, ist zu ernst, um im Sitzen besprochen zu werden. Worum handelt es sich, Signora? Seit einigen Monaten lungert dieser gewisse Mario Jimenez in meinem Restaurant herum. Dieser Herr hat sich erdreistet, meiner gerade 16-jährigen Tochter blanke Unverschämtheiten zu sagen. Was hat er ihr gesagt? Metaphern, spie die Witwe das Wort zwischen den Zähnen hervor. Der Dichter schluckte. Und? Na ja, mit den Metaphern, Don Pablo, hat er meine Kleine heiß gemacht wie eine rollige Katze. Wir haben Winter, Doña Rosa. Aber meine arme Beatrice verzehrt sich völlig nach diesem Briefträger, einem Mann, dessen einziges Kapital die Pilze zwischen den Zehen seiner Plattfüße sind. Aber mögen seine Füße auch vor Mikroben wimmeln, sein Mundwerk ist so frech wie Rotz am Ärmel, falsch und verschlungen wie eine Meeresalge. Und das Schlimmste, Don Pablo, die Metaphern, mit denen er mir mein Mädchen verführt, hat er ganz dreist ihren Büchern entnommen. Nein, ja! Er hat ganz unschuldig damit angefangen, ihr Lächeln mit einem Schmetterling zu vergleichen. Aber danach hat er ihr schon gesagt, ihre Brüste seien die zwei Flammen eines Feuers. Und glauben Sie, hakte der Dichter nach, hat er dieses Bild optisch oder handgreiflich verwendet? Handgreiflich, antwortete die Witwe. Ich habe meiner Tochter jetzt verboten, das Haus zu verlassen, bis dieser Herr Jimenez verschwindet. Es mag Ihnen vielleicht grausam erscheinen, Sie so einzusperren, aber stellen Sie sich vor, dieses Gedicht hier habe ich mitten in Ihrem Büstenhalter entdeckt. Mitten in der Glut Ihres Büstenhalters? Die Frau brachte ein kariertes Blatt der Marke Turm, kein Zweifel, aus ihrem eigenen Ausschnitt zum Vorschein und zitierte daraus wie aus einer Gerichtsakte, wobei sie mit detektivischem Scharfsinn das Wort nackt besonders betonte. Nackt bist du so natürlich wie eine deiner Hände, glatt, irdisch, klein, vollkommen transparent. Mondlinien hast du, Apfelwege. Nackt bist du wie der nackte Weizen schlank. Nackt bist du wie die Nacht auf Kuba blau, hast Ackerwinden und Sterne in deinem Haar. Nackt bist du unerhört und gelb wie in einem goldenen Kirchenraum der Sommer. Angewidert knüllte sie den Text zusammen, begrub ihn diesmal in ihrer Schürze und setzte hinzu, »Das heißt nichts anderes, Senor Neruda, als dass der Briefträger meine Tochter splitterfasernackt gesehen hat.« In diesem Augenblick bedauerte der Dichter die materialistische Lehre von der Interpretation des Universums unterschrieben zu haben, da er das dringende Bedürfnis verspürte, den lieben Gott um Erbarmen anzurufen. Eingeschüchtert versuchte er es mit einem Ausweichmanöver, ohne jedoch die geistesgegenwärtige Glaubhaftigkeit jener Anwälte aufweisen zu können, die, wie in Charles Lawton im Film, sogar einen Toten davon überzeugen, noch kein Leichnam zu sein. »Ich würde sagen, Signora Rosa, dass sich aus dem Gedicht noch nicht notwendigerweise die handgreifliche Tat herleitet. Die Witwe sah den Dichter mit unendlicher Verachtung von oben bis unten an. 17 Jahre lang kenne ich sie jetzt, 9 Monate dazugerechnet, die sie in diesem meinem Bauch war. Das Gedicht lügt nicht, Don Pablo. Ganz genau so, wie das Gedicht es beschreibt, ist mein Kind, wenn es nackt ist. Mein Gott, flehte der Dichter, nicht imstande, ein weiteres Wort herauszubringen. Ich bitte Sie inständig, fuhr die Frau fort, Sie, der ihn inspiriert und dem er vertraut, befehlen Sie diesem Briefträger und Versedieb Mario Jiménez, dass er sich jetzt und für alle Zukunft aus dem Kopf schlagen soll, meine Tochter wiederzusehen. Und sagen Sie ihm auch, falls er das nicht tut, werde ich ihm selbst höchstpersönlich die Augen auskratzen. Dann ergeht es ihm wie diesem anderen Briefträgerchen, diesem vorwitzigen Michael Strogoff. Als die Witwe endlich abgerauscht war, hingen irgendwie immer noch Partikelchen von ihr flimmernd in der Luft. Der Dichter sagte, »Auf Wiedersehen«, setzte seine Jockeymütze auf und klopfte an den Vorhang, hinter dem sich der Briefträger verbarg. »Mario Jiménez«, sagte er, ohne ihn anzusehen, »du bist bleich wie ein Mehlsack.« Der Junge folgte Neruda auf die Terrasse, wo der Dichter mit tiefen Zügen den Seewind in seine Lungen sog. »Don Pablo, wenn ich äußerlich bleich aussehe, bin ich von innen totenblass.« Nicht die Adjektive sind es, die dich vor den glühenden Eisen der Witwe Gonzales bewahren. Ich sehe dich schon Briefe austragen mit einem weißen Stock in der Hand, einem schwarzen Hund an der Seite und mit Augenhöhlen so leer wie die Büchse eines Bettlers. Ja, wenn ich sie nicht mehr sehen kann, wofür brauche ich dann noch meine Augen? Verehrtester, so verzweifelt du auch sein magst, in diesem Haus darfst du dir Gedichte ausdenken, aber mir keine Märchen auftischen. Vielleicht macht diese Signora Gonzales ihre Drohung nicht wahr, aber wenn sie sie in die Tat umsetzt, dann kannst du dir mit vollem Recht die Redensart zu eigen machen, dein Leben sei so schwarz wie deine Seele. Wenn sie mir etwas antut, geht sie ins Gefängnis. Der Dichter vollführte hinter dem Rücken des Jungen theatralisch eine halbkreisförmige Bewegung wie Iago, als er Othello die Löffel langzog. »Ja, für ein paar Stunden.« Und dann ist sie wieder auf freiem Fuß. Sie wird behaupten, in Notwehr gehandelt zu haben. Zu ihrer Entlastung wird sie anführen, du hättest die Jungfräulichkeit ihrer Anbefohlenen mit blanker Waffe attackiert. Und das ist eine Metapher, mein Junge, singend wie ein Schwert, scharf wie ein Fangzahn und zum Reißen gespannt wie ein Hymen. Der brodelnde Saft der Poesie wird ja wohl seine Spuren auf den Knospen der Braut hinterlassen haben. Für sehr viel weniger als das haben sie François Villon an einem Baum aufgehängt, dass ihm das Blut wie rote Rosenblätter aus seinem Hals quoll. Mario fühlte, wie seine Augen feucht wurden, und auch seine Worte kamen wässrig aus ihm heraus. »Und wenn die Frau mir jeden Knochen einzeln aus dem Leib schneidet, mir ist es egal.« »Schade, dass wir kein Gitarrentrio hier haben, das dich mit einem kräftigen Tang-tang-tang-tang begleiten könnte.« »Mich quält«, fuhr der Briefträger selbstvergessen fort, »sie nicht mehr sehen zu können. Ihre kirschroten Lippen und ihre Augen voll ausdauernder Trauer, als hätte die Nacht selbst sie geschaffen, nie mehr den lauen Geruch zu atmen, der ihr entströmt. Mehr heiß als lau, wenn man der Alten glauben darf. Was hat ihre Mutter nur gegen mich, wo ich Beatrice doch heiraten will?« »Doña Rosa sagt, außer dem Schwarzen unter deinen Nägeln hättest du keine weiteren Ersparnisse. Aber ich bin jung und gesund. Meine Lungen sind kräftiger als ein Akkordeon. Aber du gebrauchst sie nur, um hinter Beatrice Gonzales herzuseufzen. Du hörst dich schon so asthmatisch an wie das Nebelhorn eines Geisterschiffs. Ha! Mit meinen Lungen könnte ich einen Segelschoner bis nach Australien blasen. Wenn du weiter so der Senorita Gonzales nachtrauerst, mein Junge, wirst du in einem Monat nicht einmal mehr die Lichtlein auf deinem Geburtstagskuchen ausblasen können.« »Na gut. Und was soll ich dann tun?« schrie Mario. »Zuerst einmal sollst du mich nicht so anschreien. Ich bin ja nicht taub.« »Entschuldigung, Don Pablo.« Neruda nahm Mario beim Arm und zeichnete ihm seinen weiteren Weg vor. Zweitens gehst du jetzt nach Hause und hältst erst einmal eine Siesta. Deine Augen sind ja größer als Suppenteller. Seit einer Woche habe ich sie nicht mehr zugetan. Die Fischer rufen schon Uhu hinter mir her. Ja, und in einer weiteren Woche wird man dir dieses hölzerne Hemd verpassen, das auch zärtlich Sarg genannt wird. Nein, nein, Mario Jiménez, unsere Unterhaltung hat ihren Zielbahnhof noch lange nicht erreicht. Auf Wiedersehen. Sie beide waren am Gartentor angekommen und mit einer eindeutigen Bewegung stieß Neruda es auf. Als Mario sich mit sanftem Druck auf die Straße geschoben fühlte, versteinerte er bis an die Haarwurzeln. »Mein Freund und Dichter«, sagte er entschlossen, »Sie haben mich in diese Geschichte hineingelotst und Sie werden mich da auch wieder herausholen. Sie haben mir Ihre Bücher geschenkt und mir beigebracht, meine Zunge zu etwas mehr zu gebrauchen, als nur Briefmarken zu lecken. Sie sind schuld, dass ich mich verliebt habe. Nein, mein Herr, dir ein paar Bücher geschenkt zu haben, ist eine Sache. Aber eine andere ist, dass du dir erlaubt hast, geistigen Diebstahl an ihnen zu begehen.« Außerdem hast du ihr das Gedicht geschenkt, das ich für Mathilde geschrieben habe. Die Poesie gehört nicht dem, der sie schreibt, sondern dem, der sie benutzt. Ich bin sehr erfreut über diese zutiefst demokratischen Worte. Aber wir wollen die Demokratie doch nicht so weit treiben, in der Familie abstimmen zu lassen, wer der Vater ist. In einer Anwandlung heftiger Gemütsbewegung riss der Briefträger seine Posttasche auf und förderte eine Flasche Wein der vom Dichter bevorzugten Marke zutage. Da konnte Neruda nicht anders, als seinem Lächeln einen fast mitleidigen Ausdruck von Zärtlichkeit folgen zu lassen, und sie gingen in sein Zimmer zurück. Der Dichter nahm den Telefonhörer ab und drehte die Scheibe. »Signora Witwe Rosa González, hier spricht noch einmal Pablo Neruda.« Obwohl Mario die Antwort aus dem Hörer herauszuhören versuchte, drang diese nur bis an das gemarterte Trommelfell des Dichters. Und wenn er Jesus wäre mit seinen 12 Aposteln, der Briefträger Mario Jiménez kommt mir nicht mehr über die Schwelle. Neruda zupfte sich am Ohrläppchen und ließ seinen Blick gen Himmel schweifen. »Don Pablo, was ist mit Ihnen?« »Nichts, Mann. Überhaupt nichts.« Ich weiß jetzt nur, wie sich ein Boxer fühlt, der in der ersten Runde K.O. geschlagen wird. In der Nacht des 4. September ging eine schwindelerregende Nachricht um die Welt. Salvador Allende hatte die Wahlen in Chile gewonnen und war damit der erste demokratisch gewählte Marxist an der Spitze einer Regierung. Schon wenige Minuten nach dieser Nachricht war Doña Rosas Strandbar von Fischern, Frühjahrstouristen, Schülern, die am nächsten Tag die Schule schwänzen durften, und Pablo Neruda überlaufen, der als überlegener Stratege sein Heim verlassen hatte und damit den zahllosen Ferngesprächen mit internationalen Nachrichtenagenturen aus dem Wege gegangen war, die alle ein Interview mit ihm wollten. Die Erwartung besserer Zeiten ließ die Gäste ihr Geld mit leichten Händen ausgeben, und Doña Rosa blieb nichts anderes übrig, als Beatrice aus ihrem Gefängnis zu entlassen, damit sie ihr bei dem festlichen Ereignis zur Hand gehen konnte. Mario Jiménez hielt sich leichtsinnig in unmittelbarer Nähe auf. Als der Telegraphist aus seinem klapprigen 40er fortkletterte und in den Festtrubel eintauchte, bat ihn der Briefträger um die Überbringung einer Botschaft, die dank der politischen Hochstimmung seines Chefs wohlwollend angenommen wurde. Es handelte sich um einen winzigen Akt der Kuppelei, der darin bestand, Beatrice in einem günstigen Augenblick zuzuflüstern, dass Mario in einem nahegelegenen Geräteschuppen auf sie warte. Der entscheidende Moment für diese Nachricht kam, als der Abgeordnete Labbé, angetan mit einem dreiteiligen Anzug, der so weiß war wie sein lächelndes Gesicht, überraschend das Lokal betrat und sich durch die Witzeleien der Fischer hindurch, die ihm Anzüglichkeiten zuzischelten, bis an den Tisch vorarbeitete, an dem Neruda sein Gläschen leerte. Mit etwas übertriebener Gestik sagte er zu ihm: »Don Pablo, so sind nun mal die Regeln der Demokratie. Man muss auch verlieren können. Die Besiegten gratulieren den Siegern.« »Na dann Prost, Abgeordneter«, entgegnete Neruda. bot ihm einen Wein an und hob sein eigenes Glas, um mit Labbé anzustoßen. Die Anwesenden applaudierten. Die Fischer riefen Viva Allende und Viva Neruda, und der Telegraphist übermittelte Marios Nachricht so geschickt unauffällig, dass er das empfängliche Ohrläppchen des Mädchens beinahe mit seinen Lippen gesalbt hätte. Sie entledigte sich sofort des Weinkrugs und ihrer Schürze, nahm ein Ei von der Theke und machte sich barfuß im Licht der Sternennacht auf den Weg zum Treffpunkt.